Zeit hinter Hi, als Geld von Schnee, Leib's lieber steh. Und du traust dich im Kreis und was nicht, was lieb geht. Was auf dir nur einen Moment und schon ist wieder schwer. Und die anderen Maser, die du nicht verstehst, haben einen Plan für ihr Leben, aber sowas hast du und es kümmert dich nimmer, was die anderen sagen. Geh deinen eigenen Weg und fahr.